Kundgabe 641. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.10.1938. Voraussage: Vernichtung des Wortes Gottes und Schriften. Gebet. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird bestehen bleiben bis in alle Ewigkeit. Und wer an dieses Wort glaubet, der wird gleichfalls nicht sterben in Ewigkeit. Denn alles, was von mir ist, ist ewiges Leben. Und dennoch werdet ihr ringen und kämpfen müssen um dieses mein Wort. Ihr werdet einer Zeit entgegengehen, die in sich trägt die höchste Verantwortung. Ihr werdet beweisen müssen, dass ihr Geschöpfe der Gottheit seid und nicht Kinder des Bösen. Und so ihr diesen Beweis erbringet, werdet ihr gesegnet sein für alle Zeiten. Die meinen werden im Kampfe stehen und sich wider den Feind gar sehr wehren müssen. Denn alle irdische Gewalt wird sich dem entgegensetzen, was von der ewigen Gottheit ausgegangen ist, und auch keine Mittel scheuen, die der restlosen Vernichtung gelten. Doch in finsterster Nacht wird euch, die ihr an meinem Wort hanget, das Licht leuchten, und ihr werdet den Weg gehen können, ohne Sorge, euch zu verirren. Und so vernimm: Wo die Welt sich angelegen sein lässt, mir entgegenzuarbeiten, dort bereite ich den Gegenstoß vor. Und dieser wird die irdische Macht in ihrer Festigkeit wankend machen. Denn sie erschauet plötzlich des Herrn rächende Hand am Himmel. Und diese wird sich erst zeigen, nachdem der völligen Ausrottung meiner Lehre ihre Bestimmungen und Gesetze gelten. Wenn also offensichtlich zu erkennen ist, dass die Lehre Christi nicht mehr den Menschen geboten werden darf, dann erst greife ich ein, um gleichzeitig meine für mich tätigen Streiter zu schützen vor ärgster Gefahr. So sehet dieser Zeit mit Ruhe und Vertrauen entgegen. Wenn die Not am größten ist, werde ich mit meiner Hilfe euch zur Seite stehen, und ich werde es wohl zu hindern wissen, dass das Heer meiner Streiter aufgelöst oder vernichtet werde. Mir ist alles untertan im Himmel und auf Erden. O, welche Torheit, sich mir zu widersetzen! Und so sie nicht an meine Macht glauben, so muss diese ihnen sichtbar bewiesen werden. In wahrhaft weisem Sinn sollt ihr eure Macht auf Erden nützen, zur Ehre Gottes und zu eurem Seelenheil, nicht aber auf rein irdischen Begehren und Vorteilen euch ein Reich aufzubauen versuchen, das nur ein Reich Babels genannt werden kann, wenn ihr eure eigene Macht zu hoch einschätzet und glaubet, verantwortungslos dem göttlichen Schöpfer gegenüber eure Verfügungen treffen zu können, die sich gegen den Willen des Herrn richten. Noch ist es den Menschen freigestellt, und ein jeder wirft im Herzen allein die Frage auf, die für die Ewigkeit bestimmend ist. Nicht lange aber, dann werden euch Richtlinien gegeben werden, auf denen sich euer Denken bewegen soll. Das Bemühen der Welt und ihrer Vertreter wird sein, jegliches Wissen um die Lehre Christi zu unterbinden. Was noch besteht an Dokumenten und Schriften, wird aufs Strengste eingefordert werden, und es werden die Menschen in arge innere Not kommen, die mein Wort nicht aufgeben. Und ihrer will ich dann gedenken in der Not. Wer mich behalten will in seinem Herzen, der ist nimmer verlassen, und irdische Gewalten können ihm nichts anhaben, denn meine Macht reichet über jene hinaus. Das Beginnen der Welt, das der völligen Vernichtung der Gotteslehre gilt, wird sowohl in ihren Auswirkungen als auch in ihren Niederlagen erkennbar sein. Denn ich werde jenes zulassen anfangs, um das Augenmerk aller darauf zu richten. Erst wenn das Bemühen unverkennbar ist, Wenn jeglicher Zweifel an der Ernsthaftigkeit solcher Vorhaben geschwunden ist und wenn die Not der meinen am größten ist, werde ich mich zu erkennen geben und dann meine Richterhand ausstrecken über die Verleugner meines Wortes. Und wenn jene Stunde gekommen ist, werdet ihr, die ihr mir treu seid, erkennen, dass ihr sichtbar geführt werdet von der Vaterhand. Was die Welt euch auch auferlegt, ihr müsset nur immer zu mir aufblicken und im festen Vertrauen auf eure Errettung aus der Not meinen Geist suchen, der euch mit Kraft zum Widerstand ausrüsten wird und euch nimmer dem Verderben entgegengehen lässt. Auf dass euch nicht Gefahr drohe an eurer Seele, wirke ich unter euch unaufhörlich zum Zeichen meiner Gegenwart. Amen. Lasse die Worte des himmlischen Vaters ausklingen in einem Gebet, das ihr stets in allen Nöten zu ihm emporsenden sollt. Nimm mich auf in deinen Frieden, liebster Himmelsvater du, gib mir Kraft zum Kampf hienieden, meinen Willen stärke du. Gib mir immer deine Gnade, weise mich den rechten Weg, lass mich stets und ohne Zögern dienen dir zu deiner Ehr. Und wenn ich in Not gerate, meinen Glauben du vermehr. Bleibe du mit deiner Liebe bei mir schwachem Erdenkind, hilf mir, dass durchs Weltgetriebe ich zu meinem Heiland find. Schütze und behüte mich alle Zeit und ewiglich. Amen.